Text 21. Lunamut Kinichye. Wir werden nicht umkommen. Wir werden euch überleben. Der antisemitische Angriff auf die Gedenkkundgebung des Novemberpogroms am 9. November 2003. Eine Dokumentation. Eine Sendung der ökologischen Linken Wien Ökoli. Am 9. November 2003 fand an jenem Ort, an dem bis zu seiner Zerstörung durch den Wiener Mob 1938 der türkische Tempel, die sephardische Synagoge stand, eine Gedenkkundgebung an das Novemberpogrom von 1938 statt, die von jüdischen und nichtjüdischen Gruppen und Personen organisiert wurde und die gleich kurz nach Beginn von einer Gruppe ehemaliger Linker namens Sedunya und von Mitgliedern des arabischen Palästina-Clubs mit antisemitischen und antizionistischen Parolen attackiert wurde. Mit dieser Sendung wollen wir nicht nur diesen Tabubruch dokumentieren, sondern auch diversen Redebeiträgen sowie die Hatikva, die der Violinist Aljoscha Bitz darbot, für möglichst viele Hörerinnen und Hörer zugänglich machen. Der Aufruftext, die Namen der organisierenden Gruppen, Fotos und Videoaufnahmen der antisemitischen Attacke sind auf der Webseite www.gegennazis.at.tf zu finden. Tanz der Schatten heißt das Lied der neuesten CD von Dobrik Bistro. Es ist ein Lied, das an die Ermordung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger des Polen Christoph Dobrik erinnern soll. Thank you. Zu Beginn der Kundgebung einige Bemerkungen zur gemeinsamen inhaltlichen Grundlage. Wie Sie alle auf Ihren Flugblättern sehen können, ist dies eine Gedenkkundgebung, die an die jüdischen Opfer der barbarischen Taten der ganz normalen Deutschen sowie Österreicher und Österreicherinnen in der Nacht vom 9. am 10. November 1938 erinnern soll. Diese Nacht stellt einen Wendepunkt der bereits vorher begonnenen antisemitischen Verfolgungspolitik dar, die dann im nationalsozialistischen industriellen Vernichtungsantisemitismus gipfelte. Ein Gedenken, das nicht in folgenlose Historisierung der damaligen Verbrechen bloß des Ritus und der moralischen Verpflichtung willen münden will, muss sich auch mit aktuellem Antisemitismus und den aktuellen Opfern antisemitischer Taten auseinandersetzen. Unter den Parolen Solidarität mit den jüdischen Gemeinden, Solidarität mit Israel soll in dieser Kundgebung dem aktuellen Terror und den aktuellen Opfern antisemitischer Gewaltakte in Israel und außerhalb Israels gedacht und diese antisemitischen Taten als solche auch kritisiert werden. Diese Form des Gedenkens und der Kritik des Antisemitismus unterstützen das Aktionsbündnis gegen Antisemitismus Innsbruck, Anthropoid Innsbruck, Archiv für soziale Befreiung Wien, Café Kritik, Kontext 21, die Zecken, Ensemble Albtraumtöchter, Freie Arbeiterinnen Union Wels, Forum gegen Antisemitismus, Grün Alternative Jugend Wien, Hashomer Hasseir, Infoladen 10, Infoladen Wels, die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus, Monochrom, Ökologische Linke, Studienrichtungsvertretung Hus Doktorat, Studienrichtungsvertretung Politikwissenschaft, die Internetseite gegen nazis.at.tf, die Internetseite jüdische.at und die Zionistische Föderation Österreichs. Bereits nach wenigen Minuten des ersten Redebeitrags wird dieser von Sprechchören durch zwei Megafone gebrüllt unterbrochen. Der Versuch der Mitglieder der rabiat antisemitischen und antizionistischen, sich als antirassistisch ausgebenden Gruppe Sedunia und von Mitgliedern des arabischen Palästina-Clubs die Veranstaltung durch diese massive Einschüchterung zum Abbruch zu bringen, scheitert kläglich binnen weniger Minuten. Während die Polizei ratlos auf der Seite steht, greifen die Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer ein, entwenden das Transparent und ein Megafon und fordern die Gruppe auf, sofort zu verschwinden. Als die Polizei dann nicht länger Zuseherin bleiben will, erklären die Angreiferinnen und Angreifer, sie wollen ja nur diskutieren und vor allem über die Parole Solidarität mit Israel. Aber hören wir uns an, wie dieser Diskussionsversuch in Wahrheit ausgesehen hat. Es folgt nun also die Rede von Alex Friedmann. Er ist Psychiater, Vorsitzender von ESRA und für Soziales verantwortliches Mitglied des Vorstands der israelitischen Kultusgemeinde Wien. Wozu, so frage ich, wozu mutet man uns Geschichtsunterricht zu uns? Wozu mutet man diesen Unterricht unseren Kindern zu? Wozu, frage ich Sie, wozu, wenn nicht, um aus ihr zu lernen und dadurch unser Recht wahrnehmen zu können, unsere Geschichte selbst zu bestimmen und unsere Zukunft zu gestalten? Wenn das so ist, so frage ich Sie, wie konnte man uns so hereinlegen, 60 Jahre lang? Wie konnte man zulassen, dass lange Generationen von Schulkindern zwar alles über die pragmatische Sanktion und über das Privilegium Minus lernen konnten und die Eiszeiten Günz, Mindel, Riss und Würmer unterbeten, aber dass man ihnen nicht wirklich näher gebracht hat, was unmittelbar zuvor geschehen ist? Ich bin 3 Jahre nach dem Krieg geboren. Ich bin in eine österreichische Schule gegangen, also in einen österreichischen Geschichtsunterricht gehabt und in dem Lehrbuch Zeiten, Völker und Kulturen hatte die Shoah 3¼ Zeilen. Wie konnte man es zulassen, dass die Mechanik, die zu dieser bis dato einzigartigen und mit nichts vergleichbaren Katastrophe geführt hat, dass diese Mechanik unaufgedeckt geblieben ist? Wie konnte und wie kann man es zulassen, dass Tierschützer, so ehrenwert sie in ihren Motiven sein mögen, vom Holocaust der Hühner sprechen können? Dass man sich dieser Analogie bedienen kann, wenn man sich gegen die Freigabe der Abtreibung wendet? Wie kann sich die deutsche NDP erfrechen, vom Holocaust der USA an den Iraker und der Israelis an den Palästinensern zu sprechen? Sie können, ja, sie sind genau das, schamlos und frech. Aber wieso kommt es nicht zum Aufschrei in den Medien, im Volk, unter den Schülern, die Geschichtsunterricht haben? Der Historiker Salvador de Madariaga, und das ist ein Satz, den wiederhole ich seit Jahrzehnten, und er ist immer wieder neu und immer wieder gleichgültig: Ein Volk, das seine Geschichte vergisst, ist dazu verurteilt, sie noch einmal zu erleben. Wehe uns allen, wenn er recht hat. Uns allen. Wehe uns. Der Antisemitismus, so sage ich, ist nicht irgendeine Variante des grässlichen Rassismus. Er ist etwas anderes, und sofern das überhaupt möglich ist, etwas viel Schlimmeres und Gefährlicheres. Anders als der Rassismus, der sich gegen das Menschliche im Andersartigen oder im Andersfärbigen wendet und dieses leugnet, wendet sich der Antisemitismus gegen das Menschliche schlechthin. Er wendet sich gegen die humanitäre Gesinnung, gegen Nächstenliebe, gegen die Menschen. Er ist in der Tat immer und überall ein Angriff auf das Zusammenleben zwischen allen Menschen, ob es Juden sind oder nicht. Er dient, und das muss man dazu sagen, als Steigbügel für jene, die ihre Mitmenschen betrügen wollen, um sie zu beherrschen. Ja, der Antisemitismus ist eine Krankheit wie AIDS. Er sorgt dafür, dass die Immunität der Menschen gegen Hass, gegen die Abwertung des anderen, gegen den Gedanken der demokratischen Gleichheit aller Menschen erlahmt und macht den Menschen anfällig auf Ideen, die am Ende des Weges in die Katastrophe münden und münden müssen. Der Antisemitismus, das sage ich auch, den gab es tatsächlich schon bevor es Juden gab. Er war in Ansätzen da, wenn eine Gruppe von wenigen die gesellschaftliche Mehrheit auf jene hetzte, die vor der Hetze warnte. Er war schon da, wenn die Wahnidee der naturgegebenen Überlegenheit eines Teils der Menschheit über einen anderen Teil der Menschheit die Hirne vernebelte. Und um die Hirne geht's. Zu Recht wies der erste frei gewählte Präsident Senegals, der Dichter Leopold Senghor, in einem Gedicht auf Semitude und Negritude hin, auf die Möglichkeit des Einsatzes antisemitischer Gefühle auf das Schwarzsein und in weiterer Folge auf jede Art zu sein. Die Wahrheit ist, niemand auf dieser Welt ist davor gefeit, Opfer von Antisemitismus zu sein. Absolut niemand. Denn es ist ein leichtes, jedem Menschen Jude sein unter Anführungszeichen oder in abgewandelter Form eben ein bestimmtes Anderssein zu unterstellen, ihn damit der Ächtung, der Entrechtung, der Vernichtung preiszugeben und jenen, die diese Taten dann vollbringen, das Gefühl zu vermitteln, sie seien nicht schuld daran. Wir leben in einer Welt in Umwälzung, meine Damen und Herren, und Sie wissen das alle. In dem aufgewirbelten Staub, in diesem trüb gewordenen Wasser der Auffühlung sind Sie wieder da. Die Antisemiten und die Menschenhasser. Schamlos, fanatisch, frech, wie immer schon. Die Angst und die Orientierungslosigkeit ausnutzend, die man möglich machte, als man den Menschen ihre Geschichte nahm, sie vertuschte, ignorierte und verdrehte. In Malaysia, meine Damen und Herren, gibt es keine Juden und gab es keine Juden. Aber der scheidende Präsident von Malaysia ist ein Judenexperte und nützt jede Gelegenheit, um auf Juden zu hetzen. In Saudi-Arabien gibt es schon seit bald 100 Jahren keine Juden und wahrscheinlich noch länger. Die dort herrschende Dynastie, demokratisch, gerecht, sozialdenkend, hat keinen Tag verstreichen lassen und lange vor der Gründung des Staates Israels, ohne auf die Juden zu hetzen und Judenmörder zu finanzieren. Sie haben eine Botschaft gegeben. In Deutschland leben noch Opfer des Naziregimes. Nicht viele, aber sie leben. Und schon finden sich Politiker, die mit dem Judenhass spekulieren, heißen sie nun Möllemann oder Hohmann oder sonst wie Mann. Wenn die 50.000 Juden in Deutschland ein Problem sind? Nein. Weil man um die Hunderttausenden weiß, die man mit Judenhass gewinnen, ausbeuten und früher pflegte man Hepp Hepp zu rufen. Früher pflegte man Hepp Hepp zu rufen. Hepp Hepp, Hepp Hepp. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Wir werden euch nicht fürchten! Wir werden euch nicht fürchten! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Niemals wieder! Niemals wieder! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Der in Moskau beheimatete Sender der Stimme der Juden der Sowjetunion hat 1943 in einer Sendung den Slogan ausgegeben: Lo namut ki nichye. Wir werden nicht umkommen, wir werden euch überleben. Auch heute werden wir euch überleben. Auch heute. Wir sind also wieder so weit gekommen, dass in Österreich unter fremder Flagge vor 70 Jahren war es die Hakenkreuzfahne, heute sind es die Fahnen Iraks und Palästinas, auf den Straßen von Wien auf Juden losgegangen werden kann. Ich habe mich gefragt, welches Dokument ich Ihnen vorlesen soll. Ich lese Ihnen kein Dokument vor, um zu dokumentieren, was ich sage, wie erlebe ich es. Antisemitismus, meine Damen und Herren, ist nach wie vor das probateste Mittel, die Mitmenschen zu Trotteln zu machen. Und das probateste Mittel, sich dieser Trottel zu bedienen. Da es aber zu wenige Juden in der Welt gibt, als dass sie überall gleich gut zur Volksvertrottelung benutzt werden können, bedient man sich alter und neuer Strategien in gleichem Maße. Man fantasiert einerseits die Macht der Juden, ihre Verschwörung hinter den Kulissen, ihr menschenfeindliches Agieren so, wie einst die zaristische Geheimpolizei, die die Protokolle der Weisen von Zion erfunden hat, um das russische Volk in Knechtschaft verhungern zu lassen. Und andererseits macht man das Volk Israel zum Juden unter den Nationen, um die arabischen und um die islamischen Völker und große Teile Afrikas in Rückständigkeit, Unbildung und Knechtschaft beherrschen zu können und ausbeuten zu können. Das Schlimmste aber, so sage ich, ist, dass Europa, diese Wiege des Humanismus, der Demokratie, ja des Christentums, Europa, wo man darüber streitet, ob es sich in seiner Verfassung über Gott und Christlichkeit definieren soll oder nicht, dieses Europa, in dem 6 von 9 Millionen Juden ermordet worden sind, dass dieses Europa also im wachsenden Maß den Antisemitismus zulässt, und sein Anwachsen toleriert. Und Österreich? Als vor einigen Monaten eine internationale OSZE-Tagung in Wien stattfand, die den Antisemitismus zur Tagesordnung hatte, sorgten die Gastgeber dafür, dass die Juden Österreichs dort keine Stimme und kein Gehör erhalten sollten. Ich werde hier nicht über den Antisemitismus in Österreich sprechen. Wer Ohren hat, der hört, wenn er es will. Wer Augen hat, der sieht, wenn er es will. Wollen so viele taub, so viele blind sein? Nein, niemand ist taub und niemand ist blind. Es handelt sich um das, was man in der Psychologie und in der Psychiatrie Seelenblindheit und Seelentaubheit nennt. Ein Gebrechen, das damit zu tun hat, dass man Dinge zwar sieht und hört, aber nicht wiedererkennen kann, weil das Gedächtnis ausgeschaltet ist. Dort habe ich begonnen und mit diesem werde ich enden. Ohne Gedächtnis. Ohne Gedächtnis. Ohne Gedächtnis, meine Damen und Herren, hören wir nicht nur auf, unser Menschsein weiterzuentwickeln. Ohne Gedächtnis hören wir auf, Menschen zu sein. Ohne Gedächtnis sind wir verloren. Karl Pfeiffer entschließt sich kurzerhand, seine Rede zu ändern und nimmt auf den antisemitischen Vorfall Bezug. Er war von 1982 bis 1995 Redakteur der Gemeinde des offiziellen Mitteilungsorgans der israelitischen Kultusgemeinde, ist Korrespondent der Londoner antifaschistischen Zeitschrift Searchlight und der Budapester Wochenzeitung Hetek. Bereits einen Tag nach seiner Rede war auf dem Neonazi-Diskussionsforum Störe-Becker, welches dem marxistischen, wie sie es nannten, Angriff auf die Kundgebung Beifall spendete, zu lesen, dass der Holocaust-Überlebende Karl Pfeiffer sich wohl wieder daran gewöhnen werden müsse, wenn sich heute immer mehr Leute wünschten, in der Reichskristallnacht wären nicht nur Kristalle kaputt gegangen. Sehr geehrte Anwesende, zunächst dachte ich, heute darüber zu sprechen, dass Palästinenser einen Solidaritätstag gegen die Apartheidmauer, wie sie den Zaun nennen, der zum Schutz gegen den Terror eingerichtet wird, in einigen Ländern veranstalten. Ich dachte nicht daran, dass so etwas hier, wo dieser Pogrom geschah, in einem Land, in dem damals 27 Menschen getötet worden sind. Ich habe nicht gedacht, dass Leute das hier tun würden, so eine Versammlung zu stören. Dass sie es getan haben, zeigt, und das ist natürlich eine extreme Erscheinung, aber dass sie es tun können, dass sich ein Bild verfestigt in der Gesellschaft, dass davon ausgeht, dass die einen vollkommen unschuldig sind und die anderen, der Staat Israel, die Juden Israel schuldig sind, dass sie ruhig umgebracht werden können, dass da Juden sich nicht verteidigen dürfen, dass sie behaupten dann, wer dieses Märchen nicht akzeptiert, dass besagt, dass jede Kritik an Israel als antisemitisch dargestellt wird, das ist schon so in den österreichischen Medien, in den Massenmedien wird diese Botschaft vermittelt. Das ist keine Frage. Und immer diese Botschaft, ja, man kommt mit der Antisemitismuskeule. Doch worum geht es denn? Natürlich ist nicht jede Kritik an Israel antisemitisch. Schlussendlich ist Israel ein demokratischer Staat, in dem es Pluralismus gibt, Meinungspluralismus im Gegensatz zu der arabischen Welt, im Gegensatz zur palästinensischen Autonomie, wo keine abweichende Meinung toleriert wird. Manchmal ist diese Kritik an Israel derartig überzogen, zum Beispiel, wenn behauptet wird, Israel sei ein Apartheidstaat. Wer nach Israel fährt, wer in ein Spital geht, egal welches Spital, wird sehen, wie Juden und Araber nebeneinander in einem Saal liegen und wie sie gleich behandelt werden. Dass es Probleme gibt, dass Israel nicht perfekt ist, das wissen wir alle. Es gibt sicher keinen Jude, der sagt in der Diaspora, Israel hat in allem Recht. Wir müssen in allem jedem israelischen Politiker Recht geben. Aber wir sagen auch, und da sind wir alle, glaube ich, einig, dass das, was, wenn Israel beschuldigt wird, so wie es hier beschuldigt wurde voriges Jahr, dass es ein Massaker begeht in Jenin, wo kein Massaker stattfand, wo israelische Soldaten eigentlich ihr Leben gaben dafür, dass Zivilisten nicht zum Schaden kommen. Und trotzdem, und das waren nicht nur einige Linksextreme, auch in Mainstream-Medien wurde geschrieben vom israelischen Massaker. Warum ist das so? Und ich denke, es ist so, weil in Österreich man nie fertig geworden ist mit der eigenen Geschichte. Und weil man herbeifantasieren will, dass ja die Juden auch nicht besser sind. Denn das, was sie antun, den Palästinenser, sei ja nicht besser, was unsere Vorväter, unsere Väter, unsere Großväter, Urgroßväter den Juden angetan haben. Das ist die Botschaft, die da rauskommt. Nur müssen wir zugeben, dass die ganze Aufklärung, die ja zweifelsohne geschieht in den Schulen, von Historikern, dass die nicht durchgreift, nicht durchgegriffen hat, das sehen wir, wenn man so etwas behaupten kann. Solche Behauptungen, die überhaupt keine Grundlage haben. Es folgt nun Mary von der ökologischen Linken Wien, Ökoli, die kritisch Bezug nimmt auf den Ausschluss von jüdischen Gruppen von Gedenkkundgebungen eines Großteils der österreichischen Linken und versucht, diesen in eine Reihe anderer Ausschlüsse zu verorten. Ich möchte meine Rede mit einem Zitat von James E. Young aus dem Buch Beschreibungen des Holocaust beginnen lassen und auch enden lassen. Denn wie der Begriff, den sich die Mörder und Opfer von den Ereignissen gemacht haben, ihr Handeln beeinflusst hat, so ergeben sich unsere Reaktionen auf die uns umgebende Welt ganz unmittelbar aus dem Verständnis der Ereignisse und aus der Art und Weise, wie wir diese erringen. Die Ereignisse einer vor kurzem von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage sind bekannt. Israel und die USA wurden unter den Bürgern der EU als größte Gefahren für den Weltfrieden angegeben. Der Eurobarometer-Umfrage zufolge sehen 59% der Europäerinnen und Europäer und 69% der Österreicherinnen und Österreicher in Israel eine Bedrohung für den internationalen Frieden. In Österreich wurden Israel und Nordkorea gleich auch an erster Stelle der potenziell bedrohlichen Staaten genannt. Gerade in solchen Zeiten eines weit verbreiteten Antisemitismus, Antizionismus und Hass auf Israel scheint es zuallererst einmal begrüßenswert, wenn an diesem Wochenende gleich 4 Gedenkkundgebungen stattfinden, die an den November-Pogrom vor 65 Jahren erinnern. So gedenken der Revolutionsfreihof, die sozialistische Linkspartei SLP und die Rosa Antifa an jeweils anderen Orten in Wien der Pogrome und der Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft. Eine Reflexion darüber, warum bei diesen Veranstaltungen jüdische Gruppen zum Teil gar nicht eingeladen wurden oder ihre Teilnahme verunmöglicht wurde, fand auch heuer bei den meisten Gruppen der österreichischen Linken bedauerlicherweise nicht statt. Die Organisatorinnen und Organisatoren jener Gedenkkundgebungen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, Scheinhandlungen zu vollziehen. Obwohl auch ihnen bewusst sein dürfte, dass die Judenhasser von heute so tun, als wären sie gegen die Judenhasser von gestern, das bekannteste Beispiel dafür sind die unzähligen Hitler-Sharon-Bush-Vergleiche, fehlt in weiten Teilen der Linke die Erkenntnis der eigenen Verstrickungen in die Kontinuität ihres Denkens und Gedenkens. Das fällt besonders bei jenen Kundgebungen auf, die an das November-Pogrom und die folgende Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung der unter deutsch-österreichischer Herrschaft geratenen Jüdinnen und Juden gedenken, die Überlebenden und Nachkommen von Überlebenden jedoch ausgrenzen. dass die Mehrheit der österreichischen Linken paternalistisch für die Opfer von Antisemitismus, Rassismus oder Imperialismus Partei ergreifen, sich mit diesen jedoch nicht auseinandersetzen will, hat eine lange Tradition und ist nicht ausschließlich auf den Antisemitismus und die davon betroffenen Jüdinnen und Juden beschränkt. Bereits 1993 beim sogenannten Lichtermeer gegen das Ausländervolksbegehren der FPÖ wurde die größte antirassistische Massenveranstaltung in der Geschichte Österreichs von einer breiten Plattform österreichischer Prominenter und linker Organisationen und Parteien getragen. Jene, für die damals demonstriert wurde, die dem alltäglichen Rassismus der Bevölkerung, der Polizei und der Parteien ausgesetzten Migrantinnen und Migranten, durften aber nur mitdemonstrieren. Bei den Vorbereitungen, politischen Aussagen und Reden des medialen Großevents hatten sie nichts zu sagen. Bei den Protesten nach dem Tod von Markus Amofuma 1999, nachdem sich erstmals eine große und entschlossene Bewegung der afrikanischen Communities in Wien gebildet hatte, war es mit der Solidarität der meisten österreichischen Linken vorbei, nachdem sich im Zuge der Operation Spring wichtige Aktivisten der afrikanischen Communities öffentlich, wie sich rasch herausstellen sollte, fälschlicherweise, des Drogenhandels bezichtigt wurden. Die grüne Nationalratsabgeordnete Theresia Steusitz, die sich darüber erregte, dass die Polizei sie nicht vor den vermeintlichen Drogendealern gewarnt hätte, war nicht die einzige, die sich nicht rasch genug von jenen distanzieren konnte, mit denen sie kurze Zeit zuvor gemeinsam demonstrierte. Auch bei den Demonstrationen gegen den Nazi-Aufmarsch, gegen die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht im April 2002, war es der Mehrheit der österreichischen Linken wichtiger, mit antisemitischen und anti-israelischen Gruppen gemeinsam zu demonstrieren, als die Plattform für jüdische Organisationen zu öffnen, was zur Spaltung des organisierenden Bündnisses führte. Zuletzt war diese paternalistische Ausgrenzung der Betroffenen bei den sogenannten Friedensdemonstrationen gegen den Irakkrieg zu erkennen. Beteiligten sich im Februar dieses Jahres noch zumindest irakische Kommunistinnen und Kommunisten an den Demonstrationen, während andere exil-irakische Demonstrationen nur noch in einem militärischen Sturz der faschistischen Diktatur durch die USA eine Möglichkeit sahen, im Irak wieder halbwegs lebenswerte Bedingungen zu schaffen, so interessierten sich die selbsternannten österreichischen Kämpferinnen und Kämpfer für die irakische Sache danach nicht einmal mehr für die irakische KP. Bei einer Demonstration am 27. September dieses Jahres, die sich in einer schizophrenen Distanzierung von Terror gegen Zivilisten zugleich mit dem sogenannten irakischen Widerstand solidarisch erklärte, wurde bereits ohne die Beteiligung einer einzigen irakischen Organisation für die vermeintliche Freiheit des Iraks demonstriert. Unter den Slogans dieser Demonstration, zu der diverse trotzkistische Gruppen ebenso aufriefen wie islamistische und arabisch-nationalistische Gruppen aus anderen arabischen Staaten oder die KPÖ, hätte auch keine irakische Gruppierung mitdemonstriert. Statt irakischen Demokratinnen und Demokraten schwangen dann KP-Chef Walter Bayer, die grüne Gemeinderätin Susanne Jerusalem und der SPÖ Europaparlamentarier Hannes Swoboda ihre Reden. Wir wollen mit dieser Art paternalistischer Instrumentalisierung von vermeintlichen oder realen Opfern rassistischer, antisemitischer oder imperialistischer Politik nichts zu tun haben. Denn wie der Begriff, den sich die Mörder und Opfer von den Ereignissen gemacht haben, ihr Handeln beeinflusst hat, so ergeben sich unsere Reaktionen auf die uns umgebende Welt ganz unmittelbar aus dem Verständnis der Ereignisse und aus der Art und Weise, wie wir diese erinnern. Vor 65 Jahren wütete auch an diesem Ort, an dem wir uns heute Abend befinden, der Wiener Mob und ermordete Wiener Jüdinnen und Juden, räumte ihre Wohnungen leer, brandschatzte die Synagogen, verschleppte tausende Jüdinnen und Juden ins Konzentrationslager Dachau, trieb in jenen Wochen Hunderte in den Selbstmord. Wir wollen niemals vergessen, dass der Kampf gegen Antisemitismus unser aller Kampf ist. Es gibt keinen Schlussstrich. Danke. Debbie vom Haschomer HCR geht in ihrer Rede auf den aktuellen Antisemitismus und die Situation in Österreich ein. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 werden in Wien über 40 Synagogen und Bethäuser in Brand gesteckt. 4038 jüdische Geschäfte werden geplündert. Über 6000 Personen werden verhaftet. Die Hälfte von ihnen wird sofort ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Mindestens 27 Menschen werden umgebracht, 88 schwer verletzt. Hunderte Juden und Jüdinnen begehen Selbstmord. Im Gegensatz zu den antisemitischen Krawallen im Frühjahr und Anfang Sommer waren die Gräueltaten in der sogenannten Reichskristallnacht durchaus nicht spontan, sondern vorsätzlich. Sie wurden nach strengen Anweisungen aus Berlin von Parteifunktionären und Banden der SA, SS und Hitlerjugend ausgeführt. Auch die österreichische und deutsche Bevölkerung beteiligte sich massiv an den antisemitischen Ausschreitungen. Als Grund für die angeblich spontane Krawalle nannten die Nazis das Attentat des jüdischen Jugendlichen Herschel Grünspan auf einen höheren Beamten der deutschen Botschaft in Paris. Aus Wien-Leopoldstadt meldete der Sicherheitsdienst. Bei den Ein- und Ablieferungen konnte man die Bevölkerung schwer von Misshandlungen der Juden zurückhalten. Öfters durchbrachen viele, darunter meistens Arbeiter, die Absperrungen und verprügelten die Juden. Man hörte dabei vielfach die Rufe wie Schlag sie tot, die Hunde, nährte im Dachau die Arbeit und anderes mehr. Es sollte uns heute allerdings nicht nur ein Anliegen sein, den Gräueltaten von damals zu gedenken und den Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten zu verurteilen. Wir müssen heute mehr als je zuvor auch auf den Antisemitismus verweisen, der das Leben von Juden und Jüdinnen heute weltweit bedroht. Ein Antisemitismus, der sich in der Rechten, der Linken, aber auch in der oft vergessenen arabisch-islamistischen Szene wiederfindet. Stärker als je zuvor. Dass Österreich Beispiel für solch ein Netzwerk ist, braucht im Rückblick auf Vergangenes nicht zu wundern. Am 27. September 2003, dem dritten Jahrestag der Intifada und Leipzig, der internationale Tag gegen Besatzung, demonstrierte in Wien ein breites Bündnis unter dem Motto US-Truppen raus aus dem Irak, Freiheit für Palästina. Die Breite dieses Bündnisses reichte von der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie, der Palästinensischen Vereinigung Österreichs, der Kommunistischen Partei Österreichs, bis zu den Jugendschülerinnen und Studentinnenorganisationen der SPÖ. Auch die offen und unumstritten antisemitische, anti-imperialistische Koordination schloss sich der Demonstration an. Unter den Rednern befanden sich nicht wenig Prominente, wie etwa Hannes Svoboda, Mitglied der SPÖ, die im antisemitischen Diskurs hinlänglich bekannte Umkehrung von Opfern und Tätern bediente, als er davon sprach, dass der Terrorismus erst dann ein Ende haben wird, wenn die Gewalt gegen die Palästinenser ein Ende hat. Walter Bayer, der Vorsitzende der KPÖ, schlug in dieselbe Richtung ein. Verzweifelt nicht, das Recht wird siegen und nicht die Aggressoren. Mit Aggressoren meint er jedoch nicht die palästinensischen Selbstmordattentäter, sondern den israelischen Staat und seine Streitkräfte, die versuchen, dem Terror gegen Unschuldige Einhalt zu gebieten. Mustafa Abdel Hadif, ein Vertreter der palästinensischen Gemeinde, sprach auf dieser Kundgebung von der Tragödie des palästinensischen Volkes seit über 55 Jahren unter dem rassistischen Apartheidsregime und vom geplanten Vernichtungskrieg der Israelis. Und auch der arabische Palästina-Club meldete sich zu Wort und bezeichnete die Intifada als einen Volksaufstand gegen die zionistisch-rassistische Besatzung und ihre Vernichtungspolitik. Vom faschistischen Regime und Gebilde des Zionistenstaates die Rede und dass dieser, so wie auch der US-Imperialismus, nicht fähig ist, aus der Geschichte zu lernen. Angesichts solcher und weiterer Umstände fällt es uns als jüdischer Jugendorganisation nicht leicht, Diskussionen, Veranstaltungen und vieles mehr mit der nichtjüdischen Öffentlichkeit zu veranstalten. Zu viele schließen sich dem offen zutage tretenden Antizionismus und Antisemitismus passiv und aktiv an. Dass Antizionismus von Antisemitismus nicht zu trennen ist, sollte spätestens nach Auschwitz ins Bewusstsein eines jeden gedrungen sein. Wer versucht, die Existenz des Staates Israel zu bestreiten oder Zionismus mit Faschismus gleichsetzt, zweifelt das Lebensrecht von Juden und Jüdinnen weltweit an. Als letzten Beitrag der Gedenkkundgebung hören wir nun Alex vom Café Kritik. Sämtliche Beiträge können auf www.gegennazis.at.tf nachgelesen werden. Am 9. November 1938 wurden in einer konzertierten Aktion im gesamten Deutschen Reich die Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert, Juden und Jüdinnen misshandelt, verhaftet und ermordet. Die von den Nazis geplante politische Inszenierung wurde von weiten Teilen der Bevölkerung begeistert aufgenommen. In dieser Nacht bekundete so die Mehrheit der ganz gewöhnlichen Deutschen und Österreicher bzw. Österreicherinnen ihre völlige Übereinstimmung mit der antisemitischen Politik der startgewordenen nationalsozialistischen Bewegung. In einigen Städten gerieten die Pogrome derart außer Kontrolle, dass selbst Partei oder staatliche Stellen sich gezwungen sahen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. In Wien war das Ausmaß der antisemitischen Gewalt größer als in irgendeiner anderen Stadt des Deutschen Reiches. Die ganz gewöhnlichen Deutschen und Österreicher bzw. Österreicherinnen demonstrierten in dieser Nacht ihre Geschlossenheit gegen die Jüdinnen und Juden und auch deswegen ist die Reichspogromnacht als Auftakt für die Vernichtung zu betrachten. Die deutsch-österreichische Bevölkerung stellte in dieser Nacht ganz praktisch und tatkräftig unter Beweis, dass sie willens war, sich gegen die als Gegenrasse projizierten Jüdinnen und Juden zusammenzuschließen und ihren volksgemeinschaftlichen Wahn in den solcher Art aus der Menschheit Ausgeschlossenen auszuagieren und ihren Vernichtungswillen gegebenenfalls auch in die Tat umzusetzen. Dieser kollektive Zusammenschluss zu einem sich permanent verfolgt fühlenden und doch immer nur verfolgenden Kollektiv ist mit der militärischen Niederlage von 1945 keineswegs zu einem Ende gekommen. Vielmehr wurde die volksgemeinschaftliche Verfassung samt dazugehörigem Wir-Gefühl in die nur oberflächlich demokratisierte Gesellschaft hinüber gerettet, die sich solcher Art als postnationalsozialistische Gesellschaft erweist. Gerade im kollektiven, klassenübergreifenden Verschweigen der Vernichtung des europäischen Judentums bildete sich so eine eingeschworene Gemeinschaft, unter deren Dach der Antisemitismus weitgehend unangetastet weiter existierte. In Österreich ermöglichte diese Transformation gemeinsam mit der staatstragenden These, das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein, die Bildung eines besonders verstockten Kollektivs, das weiterhin von Verfolgungswahn und Opfermythos geprägt war. Die solche Art sich vergemeinschafteten, agierten als verfolgende Unschuld, ständig auf dem Sprung in halluzinierter Notwehr gegen jene vorzugehen, die an die Vernichtung und damit an das Kollektiv Verschwiegene erinnerten, Juden und Jüdinnen sowie den Staat Israel. Dies ist es, was den besonderen Antisemitismus nach Auschwitz in den postnationalsozialistischen Gesellschaften charakterisiert. Diese Form der nationalen Formierung ist eine kollektive, die gesamte Gesellschaft umschließende. Und hier finden Linke und Rechte zusammen, wobei der Linken oft der zweifelhafte Ruf zukommt, hierbei noch eine Vorreiterrolle zu übernehmen und den Antisemitismus auf die Höhe der gesellschaftlichen Verhältnisse nach 1945 zu bringen. Wenn diese Linke etwa den 9. November als internationalen Tag gegen die Apartheid-Mauer etablieren will, betreibt sie damit über Geschichtsrevisionismus vermittelte Entschuldung des nationalen Kollektivs. Noch die letzten Zeichen an die von der deutsch-österreichischen Volksgemeinschaft verübten Verbrechen sollen zum Verschwinden gebracht werden. Jener Tag, der für die Erinnerung an das von Mob und Elite in Tateinheit begangene Verbrechen steht, soll zum Tag für die Menschenrechte und gegen Apartheid werden. Und diese Transformation wendet sich wie von selbst gegen den jüdischen Staat. So betreibt die Linke in klassisch antisemitischer Manier ihre Sinnstiftung und nationale Gutwertung mittels der Abarbeitung an jenem Gemeinwesen, auf das alle Krisenerscheinungen der kapitalistischen Vergesellschaft projiziert werden und auf solche Art zum Juden unter den Staaten gemacht wird. Ich denke, das hat man auch heute sehr gut gesehen, wenn eben Linke versuchen, eine Bankveranstaltung zur Reichspogromnacht zu sprengen oder zu stören und dabei ihren Nationalismus wiederfinden, wenn etwa Sätze fallen, wir sind hier in Österreich und nicht in Tel Aviv. In Abwandlung eines Satzes von Max Horkheimer wäre zu konstatieren, dass wer vom Antisemitismus 2003 schweigen will, vom 9. November 1938 nicht reden soll. 65 Jahre, nachdem der deutsche Nationalsozialismus den Pogromen von 1938 für die Welt offenkundig zu sich selbst gekommen war, erlebte der Antisemitismus in Europa eine ekelhafte Renaissance. Gewandelt haben sich dabei weniger die antisemitischen Wahnprojektionen als vielmehr deren Projektionsfläche. Das als Zufluchtsort für die weltweit von Antisemitismus verfolgten geschaffene Israel. So hat vor kurzem eine von der EU durchgeführte Umfrage ergeben, dass 59% der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger Israel als für die größte Bedrohung des Weltfriedens halten. Darin sieht sich die EU im Allgemeinen und die deutsche und österreichische Gesellschaft im Speziellen im Gleichgang mit jenen Bewegungen, in denen sich die deutsche Ideologie mit ihren zentralen Elementen Antisemitismus, Kollektivwahn und Selbstaufopferung zurzeit am virulentesten und damit am tödlichsten reproduziert. Den panarabischen Nationalismus und den politischen Islam. Es ist die Herausbildung einer globalen Intifada zu beobachten, die sich in ihrem Hass auf Amerika und ihren Kriegserklärungen an Israel immer weiter steigert und die weltweit den Kampf gegen das, was sie jüdisch heißt, propagiert und aufnimmt. Die Sympathie der Österreicherinnen und Österreicher liegt dabei auf Seiten der Judenmörder von heute. Etwa wenn 93% der Bevölkerung gegen die militärische Beseitigung des faschistischen Baath-Regimes, welches den Selbstmordterror gegen Israel ideologisch und finanziell unterstützte, auftreten, oder wenn die Linke gemeinsam mit der Hamas und ähnlich gearteten Mordbrennern anlässlich des Tages des Bodens in Wien demonstriert und etwa der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Österreichs auf dieser völkisch-antisemitischen Veranstaltung auch noch einen Solidaritätsredebeitrag hält. Während die Österreicherinnen und Österreicher sich ihr Menschenrecht und die Kritik Israels nicht nehmen lassen wollen und gegen nicht existierende Tabus ankämpfen, nimmt der antijüdische Krieg immer gewalttätigere Formen an. Dieser Krieg ist kein wie auch immer verkürzter Kampf gegen Unterdrückung, als der von der Linken und der Rechten unisono verteidigt wird, sondern der bewusste Akt, möglichst viele Juden und Jüdinnen in den Tod zu reißen. Der bedingungslose Kollektivwahn, der nur durch den Antisemitismus als ideologische Klammer zusammengehalten wird, agiert sich am zum Gegenprinzip projizierten Weltfeind aus. So richtete sich etwa der letzte große Anschlag auf ein Restaurant in Haifa, bewusst gegen ein Restaurant, das von Linken sowie arabischen Israelis besucht wird, und stellte also auch eine Warnung an diejenigen Araber und Araberinnen dar, die sich dem Kampf für die Blutzuenge des völkischen Kollektivs Palästina verweigern und die damit den Protagonisten und Protagonistinnen der Intifada als Kollaborateure und Judenfreunde gelten. Der permanente Dschihad gegen Israel sowie gegen Jüdinnen und Juden weltweit ist also nicht zwar falscher, aber doch irgendwie verständlicher Protest von Verzweifelten, als der in Europa verharmlost bzw. zurechtgelogen wird, sondern die sich zunehmend globalisierende Form deutscher Krisenlösung. Integration der zerfallenden Gesellschaft durch den Kampf gegen das als Imperialismus, Unterdrückung und Ausbeutung, aber auch Verheißung von Glück und Emanzipation halluzinierte Judentum. Wenn etwa der malaysische Präsident Mahathir Mohamad in seiner Eröffnungsrede auf dem Treffen der Organisation der Islamischen Konferenz davon spricht, dass die Juden den Sozialismus, den Kommunismus, die Menschenrechte und die Demokratie erfunden hätten und heute durch Stellvertreter die Welt regieren würden, indem sie die wichtigsten Mächte der Welt kontrollieren, und er damit so gut wie alle Topoi des modernen Antisemitismus reproduziert, so wird offensichtlich, dass mittlerweile weltweit und globalisiert die Fortsetzung des antijüdischen Krieges im Gange ist, den die Deutschen erstmals an sein logisches und praktisches Ende die Vernichtung brachten. Insofern hat der adornische kategorische Imperativ, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, nichts von seiner Dringlichkeit verloren. Wir haben als Ökologische Linke in einer ersten Stellungnahme zu den Vorfällen am 9. November 2003 die Österreichische Linke dazu aufgefordert, Gruppen wie Sedunia und jene, die sich mit der antisemitischen Aktion identifizieren, sofort aus allen linken Zusammenhängen auszuschließen. Die Reaktionen darauf sind repräsentativ für die österreichische Szene und ebenfalls auf der Gegen-Nazi-Homepage nachzulesen. Die Antisemitinnen und Hamas-Unterstützerinnen der AIK lehnen natürlich eine Isolierung von ihr ideologisch nahestehenden Gruppen wie Sedunia ab. Der trotzkistische Arbeiterstandpunkt AST tut es ihnen gleich, gefolgt von der sogenannten antifaschistischen Linken und des AKIN-Redakteurs Bernhard Redl. Der Tenor ihrer Reaktionen lautet, und zwar ohne Umschweife: Die Juden sind selber schuld, wenn sie provozieren. Was passiert ist, sei allerhöchstens geschmacklos, unsensibel, aber sicher nicht antisemitisch. Die restlichen Gruppen in diesem Land halten ängstlich das Maul. 65 Jahre, nachdem der türkische Tempel in der Zirkusgasse vom Mob in Zusammenarbeit mit der SS zerstört und niedergebrannt wurde, versucht eine Gruppe von Antisemitinnen und Antizionisten eine Gedenkkundgebung in Erinnerung an die Opfer und in Solidarität mit jenem Staat, der heute potenziellen Opfern vor antisemitischer Verfolgung Schutz bietet, zu stürmen. Sie sind dabei kläglich gescheitert. Lonamut Kinichier. 65 Jahre, nachdem seine Großmutter aus Wien flüchten musste, spielte der Violinist Aljoscha Bitz der Gruppe Dobrik Bistro am Ende der Gedenkveranstaltung die Hatikva, die Hoffnung.